Spanik! Komm runter! Komm runter! Für dein Platz ist Spanik! Ruhe! Komm runter! Für dein Platz ist Spanik! Für dein Platz! Ruhe! Komm runter! Relax!